Er knechtet seine eigenen Untertanen und kommt doch niemals aus der eigenen Schuldknechtschaft heraus. Wäre es nicht tausendmal besser, er hätte sich niemals in diese Schuldknechtschaft des Auslandes begeben, sondern gleich von seinen Untertanen das genommen, was er braucht, und dann alle weiteren Steuererträgnisse für sich verwandt? Solange die Anleihen sich auf das Inland beschränken, haben die Nichtjuden mit ihrer Anleihenwirtschaft das Geld aus den Taschen der Armen in die Taschen der Reichen fließen lassen. Nachdem wir jedoch die maßgebenden Persönlichkeiten bestochen hatten, um die Aufnahme auswärtiger Anleihen durchzusetzen, flossen alle staatlichen Reichtümer unfehlbar in unsere Taschen. Seitdem sind uns alle Nichtjuden zins- und abgabepflichtig geworden. Wir haben erreicht, was wir wollten. Leichtsinn und Kurzsichtigkeit der nichtjüdischen Herrscher in allen Fragen der staatlichen Geld- und Steuerwirtschaft, Käuflichkeit und Unfähigkeit der höchsten Staatsbeamten haben alle nichtjüdischen Staaten uns, den Juden, gegenüber in eine derartige Schuldknechtschaft gestürzt, dass sie sich niemals davon befreien können. Sie dürfen aber nicht vergessen, meine Herren, welche unsägliche Mühe und wie große Geldopfer wir bringen mussten, um dieses Ziel zu erreichen. Die zukünftigen Staatsanleihen. Wir werden keine Stockung des Geldverkehrs dulden und darum alle langfristigen festverzinslichen Staatsanleihen abschaffen. Die einzig zulässige Form der Staatsanleihen werden kurzfristige mit 1% verzinsliche Schuldverschreibungen, Serien des Schatzamtes sein. Eine so geringfügige Verzinsung wird die staatlichen Kräfte nicht mehr den Blutsaugern, das heißt den großen Geldgebern, ausliefern. Das Recht der Ausgabe langfristiger, festverzinslicher Schuldverschreibungen werden wir ausschließlich den großen, gewerblichen Unternehmungen gewähren. Diese können die Zinsen mit Leichtigkeit aus den Gewinnen bezahlen. Der Staat erzielt daher mit dem entliehenen Gelde in der Regel keine Gewinne, weil er es zu Zwecken des Verbrauches und nicht zur Erzeugung wirtschaftlicher Güter verwendet. Gibt es jemanden, der nach der Lektüre dieser drei Weisheitsparagraphen noch die abgründige Dummheit aufbrächte, hier von Fälschung und Irreführung zu sprechen? Wahrlich, der Arier, der so viel Einblick und Verständnis in die Mysterien des Staats- und Wirtschaftslebens jemals gehabt hätte, er hätte Besseres zu tun gehabt, als jüdischen Ton und jüdische Gedankengänge zu imitieren, und wäre wohl lieber mit allem Eifer daran gegangen, seine Erkenntnisse in die erlösende Tat umzusetzen. Aber freilich, so ahnungslos ist fassender Geist um alle Geheimnisse und Kniffe beweglicher Weltunterjochung, dass er sich nicht nur die erlösende Einsicht, wenn er sie in den Händen hält, noch entreißen ließe, sondern dass er die Bedeutung und Tragweite dieser Einsichten auch heute noch nicht im geringsten zu erfassen weiß, so zwar, dass diese Weisheiten für den unglückseligen Deutschen auch dort, wo er sie in Händen hält, keine sind, da er einfach ganz und gar nichts damit anzufangen vermag. Je eingehender der Nachsinnende sich in diese sonderbaren Denkzustände hineinvertieft, desto klarer und eindrucksvoller wird ihm die Unvereinbarkeit und abgründige Verschiedenheit fassenden und beweglichen Geistes einleuchten. Diese sonderbare Unfähigkeit aber, geistige Waffen der einen Struktur als Vertreter der anderen zu gebrauchen, wäre am ehesten der Tatsache zu vergleichen, dass Gliedmaßen, die angeborenen und erworbenen Waffen der Organismen im Kampfe ums Dasein, von dem Einlebewesen der einen Gattung amputiert und auf das Lebewesen der anderen Gattung transplantiert, nicht anzuwachsen vermögen. Und vermöchten sie es selbst nicht imstande wären, ein anderer, in völlig ungemäßer organischer Wirkungsweise in Tätigkeit gesetzt zu werden. Und so wird es denn unsere Aufgabe sein, auf das Aufmerksamste im Verlauf der Untersuchung die Weltordnung zu ergründen, wie sie beweglicher Geist auf dem Umwege über die Vernichtung und Beschwindelung aller arischen Völker der Erde zu errichten gewillt ist, um dann am Ende mit den uns angeborenen Waffen und Werkzeugen jenes Weltbild und Weltgebilde zu errichten, das fassendem Geist gemäß ist. 17. Das Geld, dies Tertium Comparationis, also dies Vergleichmittel zwischen den Dingen des Menschen zum Zwecke ihres Besitzergreifens, ist auch für Völker fassenden Geistes eine Unentbehrlichkeit und wurde erst in der Hand der Juden durch eine seltsame Potenzierung seines gleichnishaften Wertes zu einer mysteriösen Wesenheit emporgeschraubt, die es im Laufe der Jahrhunderte bewirken konnte, dass der Menschheit aus einem Mittel ein Selbstzweck, eine Wesenheit, eine Lebendigkeit und Realität aufgezwungen wurde, die die Besitzer dieses Symbols zu Herren über die Dinge, ja über die hierdurch geknechtete Menschheit emporgesteigert hat. Solange das Geld nur ein einfaches Gleichnis war, konnte es nicht jene Wesenhaftigkeit erreichen, mittels welcher dem Judentume die Weltunterjochung gelingen konnte. Als aber das Metall in seiner Schwere und seinem räumlichen Erfordernis den beweglichen Geistern zur Abwicklung von Geschäften, die immer höhere und höhere Summen beanspruchten, nicht mehr genügen mochte, da ward ein zweites Gleichnis für dies erste Metallene, das Papiergeld, ersonnen, das den Wertmesser Gold als stetiges Äquivalent, als das wahrhaft Seiende, für welches der Papierschein repräsentativ allüberall fungieren musste, voraussetzte. Durch dies in den Hintergrund treten aber des ersten symbolischen Vergleichsmittels, durch das an die Stelle treten eines Gleichnisses für ein anderes, nunmehr in seiner Wesenhaftigkeit erhöhten Gleichnis, wurde in der Menschheit die Täuschung erregt, als hätte das Geld einen anderen als symbolischen Wert und sei als Realwert, als absoluter Wertmesser von bedingungsloser Gültigkeit. Das aber ist der ungeheure Betrug, die groteske Täuschung des menschlichen Wertempfindens, die die Völker der Erde glauben machen konnte, dass mit dem Besitze des Wesentlichsten, des Goldes, auch der reale Besitz aller Güter der Erde ein für alle Male gewährleistet sei. Dass es nun aber Zion planmäßig gelang, Staaten, die es zugrunde richten wollte, durch Entwertung seiner Valuta auf dem durch ihn beherrschten Geld Weltmärkte zur Emission von immer mehr und mehr Papiergeld zu verleiten, dessen steigendem Vorhandensein kein steigender Goldwert entsprach, da es ferner allüberall die Methode der solchen Manöver, die sie ja selber ins Werk setzten, begreiflicherweise vorausahnenden Juden war, alles Gold, solange es noch dem Nominalwerte des Papiers entsprach, an sich zu ziehen und aus den Staatsbanken zu beheben, so ging langsam aber sicher der gesamte Goldbesitz der Erde in Zions Hände über. So schmeicheln sich die Weisen von Zion denn heute und sagen: Sie wissen, meine Herren, dass die Goldwährung ein Verderb für alle Staaten war, die sie angenommen haben. Sie konnte den großen Geldbedarf der Völker ebenso wenig befriedigen, wie wir das Gold nach Möglichkeit aus dem Verkehr gezogen und die Banknotenausgabe in Abhängigkeit vom Goldvorrate gesetzt haben.